außerhalb Europas, 1555. Kuhs penible Handschrift. Die Briefe vergilbt und brüchig. Staub vergangener Jahrzehnte. Die Namen sind Namen von Toten. Der meinen und derer, die diese verschlungenen Pfade durchlaufen haben. Ich will alles festhalten, bevor die Jahre den Blick, der sich zurückwendet, trüben und den Lärm der Stimmen, der Waffen, der Streitmächte, das Lachen und die Schreie dämpfen. Und doch erlaubt nur die lange Zeitspanne, an einen wahrscheinlichen Anfang zurückzukehren. 1514, Mainz. Das größte geistliche Fürstentum Deutschlands erwartet die Ernennung eines neuen Bischofs. Wenn Albrecht von Brandenburg sich durchsetzt, herrscht er dann über ein Drittel des deutschen Territoriums. Sein Angebot? 14.000 Dukaten für das Erzbistum und zusätzliche 10.000 Dukaten für den päpstlichen Dispens, der ihm erlaubt, alle seine Ämter zu behalten. Das Geschäft wird über das Bankhaus der Fugger in Augsburg abgewickelt, die ihm die Summe als Darlehen geben. Die Art der Rückzahlungen wird von den Fuggern festgelegt. Albrecht muss in seinen Gebieten die Prediger beim Verkauf der Ablässe Papst Leos X. Unterstützen. Die Gläubigen leisten einen Beitrag zum Bau der Peterskirche und erhalten dafür einen Ablassbrief. Der Papst erlässt ihnen die Sünden. Doch die Hälfte der Einnahmen verwendet Albrecht, um seine Schulden bei den Fuggern zu tilgen. 30.000 Dukaten. Der obszöne Handel mit diesen Eintrittskarten ins Paradies löst bei einem jungen Augustinermönch, Doktor an der Universität zu Wittenberg, tiefe Empörung aus. Am 31. Oktober 1517 schlägt der Mönch 95 mit eigener Hand geschriebene Thesen gegen den Ablasshandel an das Nordportal der Schlosskirche zu Wittenberg. Er heißt Martin Luther. Mit dieser Tat nimmt die Reformation ihren Anfang. Ein Ausgangspunkt. Erinnerungen, Bruchstücke, die eine Epoche bilden. Meine und die meines Feindes. Q. Hörspiel in 4 Teilen nach dem Roman von Luther Blissett. Teil 1. Münzer. Brief nach Rom aus dem sächsischen Wittenberg an Gian Pietro Caraffa, Mitglied des Theologischen Rats seiner Heiligkeit Leos X. vom 17. Mai 1518. Der treueste Diener Euer Gnaden schickt sich an, Bericht zu erstatten. Seit der Augustinermönch Martin Luther vor 8 Monaten seine berüchtigten Thesen an das Portal der Schlosskirche geschlagen hat, ist der Name Wittenberg Land auf, Land ab in aller Munde. Dieser so geartete und so rasch entstandene Ruhm hat Luther überheblich und anmaßend gemacht, was ihn dazu verleitet, sich noch mehr zu erkühnen, sich noch weiter vorzuwagen. Und in der Tat hat er gestern dem Skandal des Ablasshandels eine weitere, meines Erachtens weitaus gefährlichere These angefügt. Luther hat behauptet, man müsse die Folgen eines ungerechten Banns nicht übermäßig fürchten, da er nur die äußere Gemeinschaft mit der Kirche betreffe und nicht die innere. Bei letzterer gehe es ausschließlich um das Band Gottes mit dem Gläubigen, das kein Mensch für gelöst erklären könne, selbst der Papst nicht. Er möchte dem Heiligen Stuhl sein stärkstes Geschütz rauben, die Waffe des Banns. Gleichermaßen offenkundig ist, dass Luther niemals wagen wird, seine These schriftlich niederzulegen, ist er sich doch ihrer Ungeheuerlichkeit bewusst und der Gefahr, die davon für ihn selbst ausgehen könnte. Ich habe es also für gelegen erachtet, es von meiner Seite her zu tun, damit Euer Gnaden zur rechten Zeit alle Vorsichtsmaßnahmen treffen können, die Euer Gnaden für notwendig erachten, um diesem teuflischen Mönch Einhalt zu gebieten. Ich küsse meinem hochverehrten und hochwürdigsten Herrn die Hand und anempfehle mich weiter eurem Wohlwollen. Wittenberg, am 17. Mai 1518. Der getreue Beobachter eurer Gnaden. Q. Frankenhausen, Thüringen. 15. Mai 1525. Nachmittag. Beinahe blindlings. Tun, was ich tun muss. Schreie in den Ohren, in denen noch der Donner der Kanonen dröhnt. Die Blicke der Fliehenden. Entsetzen. Elias hinter mir, trägt den reglosen Magister Thomas auf den Schultern. Wo ist der allgegenwärtige Gott? Seine Herde wird hingemetzelt. Tun, was ich tun muss. Haustür. Die erste, die zweite, die dritte. Sie geht auf. Drinnen. Eine Treppe führt nach oben. Endlich ein Bett, um Magister Thomas hinzulegen. Wir müssen die anderen wiederfinden. Wir brauchen Hilfe. Nein! Ich gehe. Du bleibst bei Magister. Magister Thomas rührt sich nicht. Starrt zur Decke. Ein leerer Blick. Fast als würde er nicht atmen. Wir sind im ersten Stock. Wenigstens gibt es einen Dachboden. Ich erkenne die Ritzen einer Speicherluke. Auf dem Boden ist eine Leiter. Von Würmern zerfressen, doch sie hält. Ich schiebe mich auf allen Vieren hinein. Eine Öffnung geht auf die Dächer hinaus. Sie fallen steil ab. Oh Gott! Unmöglich für Magister Thomas. Ich kehre zurück zu ihm. Seine Lippen sind trocken. Seine Stirn glüht. Als ich die Lippen des Meisters mit dem Wasser benetze, fallen mir die Briefsäcke ins Auge. Besser, sie zu verstecken. Der Blick aus dem Fenster. Sie durchkämmen die Straße. Elias taucht in der Gasse auf. Sieht die Pferde, bleibt stehen. Fußsoldaten hinter ihm. Kein Entrinnen. Er sieht sich um. Wo ist der allgegenwärtige Gott? Sie zielen auf ihn. Er hebt den Blick. Sieht mich. Tut, was er tun muss. Er zückt das Schwert. Stürzt sich schreiend auf die Fußsoldaten. Sie fallen zu dritt über ihn her. Elias kämpft wie ein Berserker. Von hinten. Ein langsamer, schwerer Galopp. Der Reiter in seinem Rücken. Er greift an. Der Schlag wirft Elias um. Es ist aus. Nein, er steht wieder auf. Das Schwert noch immer in der Hand. Ein heftiger Ruck am Zügel. Das Pferd macht kehrt. Das Beil hebt sich. Elias steht mit breiten Beinen da. Zwei Wurzeln. Arme und Kopf zum Himmel. Er lässt das Schwert fallen. Omnia sunt communia, ihr Hundesöhne! Sein Kopf fliegt in den Staub. Magister, hör mir zu, wir müssen fort. Sie sind gleich hier. Oh, dein Gott, Magister! Was willst du tun? Genug Martyrium. Geh schon. Sieh zu, dass du dich rettest. Geh! Geh! Die Briefsäcke. Sie dürfen sie nicht finden. Weg! Ein Sack fällt hinunter. Ich ziehe die Leiter hoch, schließe die Luke. Sie sind zu zweit. Landsknechte. Hier finden wir sowieso nichts. Ah, da ist ja noch jemand. Wer bist du? Ist das dein Haus? Lass gut sein. Sieh mal, was wir hier haben. Scheiße. Da ist nur Papier drin. Kein Geld. Was ist das für Zeug? Kannst du lesen, Hauptmann? Halt's Maul. Es ist Thomas Münzer. Es ist Thomas Münzer. Sie tragen den Mann weg, der den Fürsten den Krieg erklärt hat. Ich gebe keinen Ton von mir. Unfähig, ein Glied zu rühren. Der allgegenwärtige Gott ist weder hier noch an irgendeinem anderen Ort. Ich lebe. Allein. Meine Gefährten, der Meister, Elias. Allein. Die Gesichter der Brüder, in der Ebene verstreute Leichen. Der Briefsack und das Schwert scheinen das Doppelte zu wiegen. Denken. Essen. Geld. Kleider. Ein Unterschlupf. Weit von hier. Ein sicherer Ort, um Nachrichten zu erhalten und die überlebenden Brüder ausfindig zu machen. Hans Hut, der Buchhändler. Wenn einer entkommen ist, dann Hut. Er hat seine Druckerwerkstatt in Bibra nahe Nürnberg. Ich muss den Anbruch der Dunkelheit abwarten. Als wir losgeschlagen haben, sind sie wie die Schafe gerannt. Gleich drei mit einer einzigen Lanze durchstochen, wie auf einem Spieß. Da Da habe ich mich aber besser geschlagen. Ich habe 5 Weiber geflügelt. Eine von den Elenduren hat mir sogar das halbe Ohr abgewissen. Guck mal hier. Ich habe mir dafür Schnitt geschnitten, verdammte Scheiße. Du Dummkopf. Hättest du einen Tag gewartet, hättest du dir alles gegeben, um die Weiche ihres Mannes wiederzubekommen. Wie all die anderen Weibbilder. Ich geh pissen. Ein Schluck von dem Zeug da übrig. Hey, geh weiter! Ich will nicht mit dem Gestank deiner Pisse in der Nase schlafen, ja? Häng mich am Arsch, du Scheißkerl! Entscheiden, jetzt! Der Geruch des Bluts an den Händen, wie in der Ebene, wie in Frankenhausen. Ich hatte noch nie einen Menschen getötet. Tun, was ich tun muss. Hey, wo zum Teufel ist der? Schlund der Halle für euch Bastarde. Aufreißen. Jesus, Grauen vernichten. Komm, ich habe sie alle niedergemacht. Ich halte das Gewand der Schande am Leib. Doch genau dieses Gewand schützt mich jetzt. Vielleicht ist es schlau, die Maske des Landsknechts zu tragen, wenn die Schande triumphiert. Viele Meilen. Immer nach Süden, Richtung Bibra. Von einer schwachen Hoffnung im Sattel gehalten. Ruhig. Der Widerschein von Fackeln auf dem Tal. Ruhig. Blitzende Waffen. Ein gespenstischer Haufen zieht da wenige Meter entfernt an mir vorbei. Der Wald öffnet sich mit einem Mal und gibt den Blick auf ein Bild der Verwüstung frei. Das Dorf ist von Flammen umzingelt. Es regnet Glut und Ruß. Süßliche Rauchschwaden. Der Geruch nach verbranntem Fleisch. Ich muss mich fast übergeben. Kann kaum noch atmen. Hey, hey, hey! Nur weg von hier. Kopf über in die Nacht. Nur fort von diesem Grauen, diesem wüsten Höllenspuk. Der Fettwanst sitzt mir gegenüber. Eine Binde vor dem linken Auge. Es tropft in den schmierigen Bart, hinter dem das Gesicht fast verschwindet. Was tut? Was tut ein junger Herr wie du in diesem Pfuhl? Das Pferd braucht Ruhe. Ich muss essen. Nein! Du, junger Herr, wo du gewesen bist! Frankenhausen. Scheiße. Mitten im jüngsten Gericht. Und... erzähl einmal, dieser Prediger, dieser Prophet, dieser Dickschädel, wie heißt der gleich? Der Münzer. Was ist aus dem geworden? Sie haben ihn ergriffen. Ist er nicht tot? Nein. Ich habe gesehen, wie sie ihn fortgebracht haben. Einer aus dem Fähnlein, das ihn gefangen genommen hat, hat mir gesagt, er habe wie ein Löwe gekämpft. Und die Soldaten seien durch seinen Blick und seine Worte eingeschüchtert worden. Als sie ihn auf dem Karren weggebracht haben, hörte ich ihn noch schreien, Omnia sunt communia. Und was heißt das, verdammt? Alles gehört allem. Tapferer Kerl, verdammt, das ist ein tapferer Kerl. Und du kannst Latein? Eltersdorf, Franken. 10. Juni 1525. Wir danken dir für deine Hilfe. Wolfgang Vogel. Für alle der Pastor von Eltersdorf. Gefolgsmann Luthers. Für Hut ein ausgezeichneter Helfer bei der Verbreitung von Büchern, Opuscula, Flugschriften. Ich muss dir danken, mein Freund. Hut war nicht in Bibra. Die Werkstatt der Drucker geschlossen. Sie sagten mir, er sei in den Norden weitergereist, um möglichst viele Leute zu taufen. Als ich erfuhr, dass Vogel wieder in Eltersdorf sei, blieb ich gerade mal so lang, um das Pferd zu wechseln und für Proviant zu sorgen. Und reiste weiter. Eltersdorf. Ich habe ein Zimmer, einen Teller Suppe und einen neuen Namen. Gustav Metzger. Ich lebe noch und weiß nicht, wieso. Mich wieder auf den Weg zu machen, kommt im Augenblick nicht in Frage. Auf dem Tisch der Briefsack des Magisters. Ich hätte ihn gleich verbrennen sollen. Aber jedes Mal, wenn ich mich ihm näherte, um ihn zu packen, war mir, als stünde ich wieder oben auf jener Leiter und spürte das Gewicht, das nach unten zog, während ich den Magister seinem Schicksal überließ. Zum ersten Mal mache ich ihn auf. Die Briefe sind noch alle da. Die Feuchtigkeit hat ihnen zugesetzt und sie anfaulen lassen. An den Meister der Bauern, den Herrn Thomas Münzer. Meister, am heiligen Ostertage haben die Bauern Schloss Helfenstein gestürmt. Obgleich der Graf im Tausch für sein Leben viel Geld geboten hat, haben sie ihn zusammen mit seinen Rittern getötet, ihn entkleidet und mitten im Wald liegen lassen. Ins Schloss zurückgekehrt, haben sie dieses in Brand gesteckt. Die Nachricht hat sich in Windeseile in den benachbarten Grafschaften verbreitet und Angst unter den Adligen gesät, die jetzt wissen, dass sie das gleiche Schicksal erleiden können wie Graf Ludwig. Ich bin davon überzeugt, dass diese Geschehnisse von größter Wichtigkeit für die Anerkennung der 12 Artikel der Bauernschaft in allen Städten sein werden. Möge die Gnade Gottes euch nicht verlassen. Der Hauptmann der Bauernhaufen am Neckar und im Odenwald, Jäcklein Rohrbach. Weinsberg am 18. April des Jahres 1525. Diesen Brief kenne ich. Magister Thomas las ihn laut vor, um alle daran zu erinnern, dass der Augenblick der Befreiung nahe sei. Seine Stimme, das Feuer, das Deutschland in Brand gesetzt hat. Seine Stimme, mit der alles begann. In Wittenberg. Wittenberg, Sachsen. April 1519. Elende Stadt, dieses Wittenberg. Jämmerlich, arm, verdreckt. Niemand hatte je von Wittenberg gehört. Und nun kommen die zunehmend jungen Anhänger immer zahlreicher. Dort kommt er. Mager. Eingefallen. Wie nur Propheten es sein können. Melanchthon. Die Säule klassischer Bildung, die Kurfürst Friedrich seinem Luther hat zur Seite stellen wollen, um der Universität Ansehen zu verleihen. Die ungerechte Obrigkeit wird von Gott bestraft, Karlstadt. Gott hat sie auf Erden eingesetzt, Gott kann sie vernichten. Es steht uns nicht zu, uns ihr zu widersetzen. Und außerdem, welche Worte sind klarer als die des Apostels? Segnet, die euch verfolgen. Ich beschließe aufzustehen und mich den anderen Zuhörern anzuschließen, während der Rektor Karlstadt antwortet. Gewiss, Melanchthon, gewiss. Ich sage nicht, dass wir nicht auch unsere Feinde lieben sollen. Aber du wirst mit mir übereinstimmen, dass wir uns wenigstens vor denen hüten müssen, die auf dem Stuhl Mose sitzen und den Menschen das Himmelreich verschließen. Die falschen Propheten, mein geschätzter Freund, das sind die falschen Propheten. Und die Welt ist voll von ihnen. Sogar hier, an diesem vom Herrn begnadeten Ort der Gelehrsamkeit. Wir dienen Gott und kämpfen für den wahren Glauben gegen die weltliche Verderbtheit. Vergiss das nicht, Karlstadt. In diesem Augenblick erhebt sich eine Stimme aus der Zuhörerschaft. Eine feste, klare Stimme, die keinem Studenten gehören kann. Hütet euch aber vor den Menschen! Denn sie werden euch überantworten den Gerichten und werden euch geißeln in ihren Synagogen. Vielleicht hat unser Meister Luther Angst, vor die Obrigkeit zu treten, um von den Gerichten verurteilt zu werden. Genügt euch sein Zeugnis nicht, um zu verstehen? Es ist Luthers Schrei, der sich von den Feldern und aus den Bergwerken erhebt gegen die, welche den wahren Glauben verstümmelt haben. Der von oben herkommt, ist über alle. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Luther hat uns den Weg gewiesen. Wenn die Obrigkeit der Menschen sich dem Zeugnis widersetzt, hat der wahre Christ die Pflicht, dagegen anzugehen. Luthers Vorlesung beginnt, Freunde. Zeit zu gehen. Wir werden noch Gelegenheit haben, uns zu unterhalten. Gewisslich. Vor der Aula trete ich zu meinem Freund Martin Bauhaus, den alle Celarius nennen. Hast du Melanchthons Gesicht gesehen? Meister Schafzunge hat ihn getroffen. Weißt du, wer das ist? Er heißt Münzer. Thomas Münzer. Er kommt aus Stolberg. Brief nach Rom aus der Stadt Worms. Ort des Kaiserlichen Reichstags an Gian Pietro Carafa vom 14. Mai 1521. An den hochverehrten und hochwürdigsten Herrn, meinen allergnädigsten Gebieter. Ich berichte eurer Gnaden von einem äußerst schwerwiegenden und mysteriösen Ereignis. Martin Luther ist vor 2 Tagen entführt worden, als er mit dem kaiserlichen freien Geleit auf dem Rückweg von Worms nach Wittenberg war. Für euer Gnaden wird offenkundig sein, dass kein anderer als Kurfürst Friedrich von Sachsen hinter all diesen Ränken zu suchen ist. Wer hatte Interesse daran, die Verurteilung Luthers zu verzögern, indem er die Auseinandersetzung offen hielt? Und daraus folgend, wer hatte Interesse daran, Luther in Sicherheit zu bringen, indem er eine Entführung ins Werk setzte, ohne sich offen zu erkennen zu geben und ohne sich in den Augen des Kaisers selbst zu kompromittieren? Es riecht nach Kampf, mein Gebieter. Und der Ruhm Luthers wächst von Tag zu Tag. Ein großer Religionskrieg steht unmittelbar vor dem Ausbruch. Mir bleibt nur noch zu sagen, dass ich eurer Gnaden die Hände küsse und mich euch aus ganzem Herzen anempfehle. Der getreue Beobachter eurer Gnaden. Q. Brief nach Rom aus dem sächsischen Wittenberg an Gian Pietro Caraffa vom 27. Oktober 1521. Es scheint, mein Gebieter, dass man, um gleichzeitig den Kurfürsten und alle Fürsten, die beabsichtigen, sich gegen die Autorität der römischen Kirche zu erheben, zu schlagen, eben jenen deutschen Herkules schlagen muss, den diese beschützen. Das Volk, die Städter wie die Bauern, ist unzufrieden und aufgewühlt. Wenn also aus den Wellen dieses stürmischen deutschen Ozeans ein anderer Luther aufstiege, teuflischer als der teuflische Mönch, einer, der dessen Ruhm schmälerte und den Forderungen des niederen Volkes eine Stimme verliehe, einer, der Deutschland durch seine Worte mit Feuer und Schwert verwüstete und Friedrich und alle seine Fürsten zum Krieg und also dazu zwingen würde, die Unterstützung des Kaisers und des Papstes zu erbitten, um den Aufstand niederschlagen zu können. Wenn ein Mann dieser Art irgendwo lebte, man müsste ihn für wertvoller als Gold erachten, weil er die mächtigste Waffe im Kampf gegen Friedrich von Sachsen und Martin Luther wäre. Der getreue Beobachter eurer Gnaden, Q. Wittenberg. Januar 1522. Die Tür hält sich kaum in den Angeln. Noch dunkler als draußen und die gleiche abscheuliche Kälte. Von den Fenstern sind nur ein paar Scherben geblieben, die Statuen zerschmettert. Die Wut der Bilderschänder hat auch diese Kirche nicht verschont. Ich verstehe nicht, warum Cellarius sich hier mit mir verabredet hat. Er hat nichts weiter gesagt, als dass er mich sprechen müsse. Es geschehen große Dinge. Überall sind Prediger unterwegs. Sie lassen sich Propheten nennen. Der Disput mit Melanchthon hat Aufsehen erregt. Luther lässt sich mit Sicherheit eine Zeit lang nicht blicken. Er ist ja gut versteckt. Mir kommt die ganze Geschichte mit Worms und der Entführung wie eine Komödie vor. Luther, der deutsche Herkules. Ein Bluthund an der Leine des Kurfürsten. Du wirst sehen. Sie werden ihm ein bisschen mehr Leine geben. Gerade so viel, dass er bis hierher kommen kann, gegen den guten Karlstadt anbellen und ihn auf seinen Platz verweisen. Dessen kannst du dir sicher sein. Karlstadt hat schon zu arg am Strick gezerrt. Aber jetzt ist er nicht mehr allein. Da sind diese Propheten. Erzähl mir von Münzer. Münzer? Sag ihm leise diesen Namen. Sonst macht Melanchthon sich noch in die Hose. Seine Predigten entflammen jedermanns Geist. Der Hall seiner Worte wurde bis nach Böhmen vernommen. Der Rat der Stadt Prag hat ihn gerufen, um gegen die falschen Propheten zu predigen. Und über Wittenberg? Was denkt Münzer darüber? Dass man hier nur redet. In Wahrheit ist Luther inzwischen in den Händen des Kurfürsten. Das Volk hat sich erhoben. Doch wo ist sein Hirte? Frisst sich voll auf irgendeiner reichen Burg? Glaub mir, alles, wofür gekämpft wurde, ist in Gefahr. Wo ist Münzer jetzt? Unterwegs, in Thüringen, um zu predigen. Er ist nicht schwer zu finden. Seine Reise hinterlässt Spuren. Es heißt, er sei jetzt in der Gegend von Halle. Danke. Deine Worte waren sehr wertvoll für mich.